schon spät, Frühstern sahen am Himmel. Das Feuer tut knistern, die Luft schmeckt nach Rauch. Mir Zwirling am Boden und Stochern in Glut, nein, so langsam wird's kalt. Ich nehm dich in Arm, schau in deine Augen. Lang, lang ist schon her, wo sind all die Jahre? Wir haben nichts gehabt, nur uns, doch dies hat uns leicht gelang. Und wenn ich jetzt so zurückschau, hab ich wirklich nichts bereit, da geh ich bei wieder nimmer mit dir teilen, Freude und Leid. Du bist alles für mich, denn ohne dich, ohne dich möchte ich nimmer sein, denn du bist mein Leben, du bist mein Leben, mein Leben, mein Leben. Du bist alles für mich, du bist alles, was ich will, nur mit dir möchte ich auf ewig sein, denn du bist mein Leben, du bist mein Leben, mein Leben, mein Leben. Denn ohne dich, denn ohne dich ist Leben wieder mal halb so schön. Ein Fels in der Brandung, das Herz einer Löwin, die Kraft einer Heldin, die Segel am Wind bei Tag und Nacht. Ich weiß, wo ich hingehör, ich weiß, was das wert ist. Du bist ein Geschenk, der Himmel hat's gemacht. Schon ein Zeitl her hat's anders ausgeschaut. Dem Teufel grad noch vom Wung abgekupft. Falsche Freund, die haben mich gerupft. Das alles hat uns nicht umgebracht. Ganz im Gegenteil, mit jedem Tag, den der Herrgott schenkt, werden wir stärker, weil da einer lenkt. Du bist alles für mich, denn ohne dich möchte ich nimmer sein, denn du bist mein Leben, du bist mein Leben, mein Leben, mein Leben. Du bist alles für mich, du bist alles, was ich will. Nur mit dir möchte ich auf ewig sein, denn du bist mein Leben, du bist mein Leben, mein Leben.